Abend miteinander. Schön, dass ihr gekommen seid zum Gottesdienst heute Abend. Bei uns lief alles etwas knapp in der Zeit, aber es ist wirklich gut geworden. Ich will am Anfang erstmal sagen, dass ich sehr, sehr, sehr froh bin, dass du gekommen bist. Weil so ein Gottesdienst für dich einfach immer so eine besondere Zeit werden kann. Und ich wünsche dir, dass dieser Gottesdienst für dich eine schöne Zeit wird. Wo du deinem Herrn einfach begegnest, wenn du ihn noch nicht kennst, vielleicht begegnest du ihm zum ersten Mal, würde ich mir einfach voll wünschen. Wir singen ein erstes Lied. Wenn du noch nicht kennst, dann lass es dir einfach zusingen. Jeden Tag ein Stückchen sterben, loszulassen, was mich hält. Vieles muss noch anders werden, bis es passt in Gottes Welt. Manche Träume muss ich lassen, Wünsche bleiben unerfüllt. Bleibt nichts als zu vertrauen, oh yeah, dass du meine Sehnsucht stillst. Jesus, nimm zu in meinem Leben. Jesus, mein Herz will ich dir geben. Du sollst wachsen und ich muss kleiner. Reise mit dir, Jesus, bitte.